Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We're back in a live. Wir sind zurück in einem Live. Okay, people are coming in quickly. Okay, die Leute kommen schnell herein. Okay, there's no one happy for me. Let's answer some questions. Beantworten wir ein paar Fragen. Let's start with this one here. Beginnen wir mit dieser. Was ist der freie Wille, den Gott uns gegeben hat? Was ist er in Wirklichkeit? Was sind die Grenzen im Hinblick auf den Willen Gottes? What is the reality? What are the limits in relationship to the will of God? Want to start? No. No. Möchtest du anfangen? Nein. Okay, it's a very simple question. Okay, das ist eine sehr einfache Frage. Look. Schau. Free will of God means you are allowed to rebel against his will. Der freie Wille von Gott bedeutet, dass du die Erlaubnis hast, gegen seinen Willen zu rebellieren. It's that simple. Es ist so einfach. So God gave you the free will and with the free will you're allowed to do everything that he doesn't like you to do. Gott hat dir den freien Willen gegeben und mit diesem freien Willen hast du die Erlaubnis, alles zu tun, was er nicht möchte. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? What a God. Was für ein Gott. See, in the Garden of Eden, God said it very clear what was his will. Schau, im Garten Eden sagte Gott sehr klar, was sein Wille war. No Jardim do Éden, Deus deu a liberdade para que nós fizéssemos o que nós quiséssemos. But he told them what his will was. Er sagte ihnen, was sein Wille war. And he told them the consequences. Und er teilte ihnen die Konsequenzen mit. God in his incredible sovereignty. Gott in seiner unvorstellbaren Souveränität. Has soberania. Desculpa, gente. Deus na soberania incrível dele. Tudo bem. He gave man the freedom to do what he wants to do. Hat dem Menschen die Freiheit gegeben, das zu tun, was er wollte. If you think about it like this. Du kannst dir das so vorstellen. God is not in control of this world. Gott ist nicht in Kontrolle von dieser Welt. Because in his sovereignty he gave the control of this world to man. Denn in dieser Souveränität gab er die Kontrolle der Welt den Menschen. Told man his will. Er teilte den Menschen seinen Willen mit. Und jetzt erlaubt er dem Menschen, den Willen Gottes zu tun oder den Willen Gottes nicht zu tun. Und das wird so bleiben, bis Jesus eines Tages zurückkommt. Then he will establish his kingdom. Dann wird er sein Königreich aufrichten. And then his will be done because he will reign the earth. Und dann wird sein Wille getan, denn er wird die Erde regieren. But now he doesn't reign, man reigns. Aber jetzt regiert er nicht, die Menschen regieren. So how can you know that you do the will of God? Wie kannst du nun wissen, dass du den Willen Gottes tust? Have to live a life of permanent and constant surrender. Du musst ein Leben der permanenten und ständigen Hingabe führen. Live in intimacy with Jesus. In Intimität mit Jesus leben. And read the instruction that he gave us in the New Testament through the apostolic teaching how to live our lives. Und die Anweisungen lesen, die er uns im Neuen Testament gab, durch die apostolischen Lehren, wie wir unser Leben führen sollen. Und jetzt gebe ich dir einen einfachen Schlüssel, wie du immer weißt, dass du den Willen Gottes tust. You wanna know? Willst du es wissen? Did you know that there's one simple key how you can always know you do the will of God? Wusstest du, dass es einen einfachen Schlüssel gibt, wie du immer wissen kannst, dass du den Willen Gottes tust? Everybody would like to know what. Tja, sag es uns. Jeder will nun gerne wissen, was Debbie sagt. Look. Schau. Jesus said. Jesus sagte. I give you a new commandment. Ich gebe euch ein neues Gebot. To love the way I've loved. Zu lieben, wie ich geliebt habe. So if you don't know what God wants you to do in a certain situation. Wenn du also nicht weißt, was Gott in einer bestimmten Situation möchte, dass du tust. If you do the most loving thing, you've done the will of God. Dann tu einfach das Liebevollste, dann tust du den Willen Gottes. Because you can have all the faith. Denn du kannst allen Glauben haben. All revelation. Alle Offenbarung haben. You haven't loved, you haven't done the will of God. Doch wenn du keine Liebe hast, dann hast du den Willen Gottes nicht getan. See how simple it is? Siehst du, wie einfach das ist? Danke, gut. I thought you were gonna say something. Ich dachte, du wirst noch etwas sagen. Okay, it's related, but we will quickly mention it. Okay, das hängt zusammen, aber wir werden es schnell erwähnen. Was bedeutet die Souveränität Gottes? Kontrolliert er unser Leben? No, God, okay. What does it mean, the sovereignty of God? Does he control our lives or not? I don't believe in that control. Okay. Nein, ich glaube nicht, dass er kontrolliert. So look. Also schau. God is sovereign. Gott ist souverän. That means God could do whatever he wants to do. Das heißt, Gott kann tun, was immer er will. But what people don't understand is this. Doch was die Leute nicht verstehen, ist Folgendes. In his sovereignty, in seiner Souveränität, that means he can do whatever he wants. Das heißt, er kann tun, was immer er will. He has chosen not to do certain things and he wrote that down in his word. Hat er beschlossen, bestimmte Dinge nicht zu tun und er hat das in seinem Wort aufgeschrieben. He made a covenant with us through Jesus Christ. Er hat einen Bund mit uns durch Jesus Christus gemacht. And God said, I will never act outside my covenant. Und Gott sagte, ich werde nie außerhalb meines Bundes handeln. So can God do in my life whatever he wants to? Kann Gott in meinem Leben also tun, was immer er will? No, he can't. Nein, er kann nicht. The Bible says in Titus, God cannot lie. Die Bibel sagt in Titus, Gott kann nicht lügen. So once God established the covenant, God has to act within the covenant. He has to. Nachdem Gott also den Bund aufgerichtet hat, muss er in dem Bund handeln. Er muss. But if he's sovereign, why does he have to do these things? Aber wenn er souverän ist, warum muss er dann diese Dinge tun? Because in his sovereignty he chose to say that's the only way I act, I guarantee you. Weil er in seiner Souveränität beschlossen hat zu sagen, das ist die einzige Weise, wie ich handeln werde. Ich garantiere dir das. So theoretically could he do whatever he wants? Theoretically yes. Theoretisch könnte er also tun, was immer er will. Theoretisch ja. But in practice he can't. Aber in der Praxis kann er das nicht. Because the moment he goes against what he in his sovereignty said he would do, he makes himself a liar. Denn in dem Moment, in dem er entgegen dem handelt, was er in seiner Souveränität gesagt hat, dass er tun würde, würde er sich zum Lügner machen. And God is not a liar. Und Gott ist kein Lügner. So he also said, I'm not going to control people's lives. Er sagte auch, ich werde das Leben der Menschen nicht kontrollieren. So he will not do that. Also wird er es nicht tun. But you will have to carry the consequences of your choices. Doch du musst die Konsequenzen deiner Entscheidungen tragen. What do you think, Debbie? Was denkst du, Debbie? Mm-hmm. Debbie stimmt zu. Let's find more questions. Finden wir noch ein paar Fragen. Okay. Wie kann ich meine Bestimmung kennen? How can I know my purpose? Look. Schau. You're never gonna know your purpose the way you want to know it. Du wirst deine Bestimmung nie so kennen, wie du es möchtest. You know, I would like to figure out who put that question into the hearts of the people. Ich würde gerne herausfinden, wer diese Frage in die Herzen der Menschen gepflanzt hat. Du sollst ein Buch darüber schreiben. Ja, vielleicht sollte ich ein Buch darüber schreiben. Du hast recht. Your purpose, people think, is what you need to do, but that's not your purpose. Die Leute denken, deine Bestimmung ist das, was du tun musst, aber das ist nicht deine Bestimmung. Of course not. Natürlich nicht. There, I like to call it the principal, the main purpose and the secondary purpose. Ich bezeichne das als grundsätzliche, wichtigste Bestimmung und dann gibt es die zweitrangige Bestimmung. So, people always want to know, what's my secondary purpose? Die Leute wollen immer wissen, was ist meine zweitrangige Bestimmung? What God wants me to do? Was will Gott, dass ich tue? Where he wants me to live. Wo will er, dass ich lebe? Who he wants me to marry. Wen soll ich heiraten? Forget all of that. Vergiss das alles. Colossians 1, verse 15 and 16 says this. Kolosser 1, 15 bis 16 sagt dies. It says that Jesus is the image of the God that we cannot see. Jesus ist das Ebenbild des Gottes, den wir nicht sehen können. And then it says this. Und dann steht dort. Everything. Alles. You included. Auch du. Everything. Alles. Was created for Jesus. Wurde erschaffen für Jesus. That's your purpose. Das ist deine Bestimmung. So your purpose is never what you do. Deine Bestimmung ist also niemals das, was du tust. Your purpose is to be the bride of Jesus Christ. Deine Bestimmung ist, die Braut von Jesus Christus zu sein. So you've been created for Jesus himself. That means if you live in intimacy with Jesus, you're fulfilling your purpose. Du wurdest für Jesus selbst geschaffen. Das heißt, wenn du in Intimität mit Jesus lebst, erfüllst du deine Bestimmung. But Reinhard, I don't have to do anything for Jesus. Aber Reinhard, muss ich gar nichts für Jesus tun? Not if it is not born out of intimacy, no. Nein, wenn es nicht aus Intimität herausgeboren ist, nein. And if you make it your purpose to live intimately with Jesus. Und wenn du es zu deiner Bestimmung machst, in Intimität mit Jesus zu leben. Let him love you and love him and love everybody around you. Du lässt ihn dich lieben und du liebst ihn und alle um dich herum. Never again will you ask the question, but what's my purpose? Wirst du nie wieder die Frage stellen, aber was ist meine Bestimmung? Because he will out of intimacy let you know what he would like you to do. Denn er wird dir aus Intimität heraus zeigen, was er möchte, dass du tust. I've come to a conviction in my own heart personally. Ich persönlich bin in meinem Herzen zu einer Überzeugung gekommen. Nobody who lives in intimacy with Jesus will ever again ask the question, but what's my purpose? Keiner, der in Intimität mit Jesus lebt, wird je wieder die Frage stellen, was ist meine Bestimmung? And everybody who asks this question doesn't live in intimacy with Jesus. Und jeder, der diese Frage stellt, lebt nicht in Intimität mit Jesus. He created you for himself. Er hat dich für sich selbst geschaffen. He didn't need workers, that's why he created. Er brauchte keine Arbeiter, deshalb hat er dich nicht geschaffen. He's got the angels, they're busy working for him. Er hat die Engel, die sind sehr beschäftigt, für ihn zu arbeiten. And they obey him perfectly. Und sie gehorchen ihm perfekt. So your purpose is to live in intimacy with God through Jesus Christ. Aber deine Bestimmung ist, in Intimität mit Gott durch Jesus Christus zu leben. And out of that, you'll just tumble into whatever he wants you to do. Und aus ihr heraus stolperst du einfach in das hinein, was er möchte, dass du tun sollst. Let's give like a practical example. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. So, if you're married and you have an intimate relationship, wenn du verheiratet bist und eine intime Beziehung hast, wie wir, und dein Mann sagt, oh Mann, ich hätte jetzt wirklich gerne eine Tasse Tee. Und aus deiner Liebe und Intimität heraus sagst du dann, ja klar, ich gehe und mache dir eine Tasse Tee. Or he sees the children suffering and he says, I really want to do something to help these children. Oder er sieht, wie die Kinder leiden und er sagt, oh, ich will wirklich etwas tun, um diesen Kindern zu helfen. And you say, I want to help these children. What would you like to do? Du sagst, ich möchte diesen Kindern helfen. Was möchtest du, dass ich tue? You're automatically fulfilling your purpose. Du erfüllst automatisch deine Bestimmung. Yeah, we live so kind of spiritually in the wrong way, you know? Ja, wir leben so ein geistliches Leben auf die falsche Weise. It's like we're always trying to figure out our purpose. And do you know what I found out? Wir versuchen ständig unsere Bestimmung herauszufinden. Und weißt du, was ich entdeckt habe? This is my opinion. Das ist meine Meinung. I don't think it's judgmental. I think it's what I really discovered. Ich denke nicht, dass es verurteilend ist. Ich habe das wirklich entdeckt. At least what I experienced. Zumindest was ich erlebt habe. The people who are always asking, what's my purpose, they really don't care about God, they care about themselves. Diese Menschen, die ständig fragen, was ist meine Bestimmung, interessieren sich eigentlich gar nicht für Gott, sie denken nur an sich. My purpose. Meine Bestimmung. My ministry. Mein Dienst. What I can do. Was ich tun kann. Forget that. Vergiss das. Jesus is your purpose. Jesus ist deine Bestimmung. In my marriage, Debbie is my purpose. In meiner Ehe ist Debbie meine Bestimmung. So, you know what? I don't need to ask Debbie what she wants. Und weißt du, ich muss Debbie gar nicht fragen, was sie will. I mean, I ask her, would you like a cup of coffee before the live or after the live? Naja, ich frage sie, möchtest du eine Tasse Kaffee vor dem Live oder danach? But I don't need to ask Debbie what she wants because I know. Aber ich muss sie nicht fragen, was sie will. Ich weiß es. Living with her, I know the desires of her heart. Indem ich mit ihr lebe, kenne ich die Sehnsüchte ihres Herzens. But if I don't care about her and intimacy with her, I will never figure out what's her desires. Aber wenn ich mich nicht für sie und die Intimität mit ihr interessiere, werde ich nie herausfinden, was ihre Sehnsüchte sind. Now look at Psalms 37. Schau dir Psalm 37 an. I believe it's verse 4. Ich meine, es ist Vers 4. Delight yourself in the Lord. Alus, delight you. Habe deine Lust am Herrn. And then he will give you the desires of your heart. Und dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Christians have always preached, the Bible says God will give you the desires of your heart, but that's not true. Christen haben immer gepredigt, die Bibel sagt, er wird dir geben, was dein Herz begehrt, aber das stimmt nicht. The Bible doesn't teach God will give you the desires of your heart. Die Bibel lehrt nicht, dass Gott dir geben wird, was dein Herz begehrt. The Bible teaches that a consequence of you delighting yourself in him is that the desires of your heart will be fulfilled. Die Bibel lehrt, dass eine Konsequenz davon, dass du deine Lust am Herrn hast, ist, dass die Sehnsüchte deines Herzens erfüllt werden. Because now if you delight yourself in him, your and his desires become one. Denn nun, wenn du deine Lust an ihm hast, werden deine und seine Sehnsüchte eins. On the other hand, auf der anderen Seite, People are sitting around waiting for God to tell them something to do and never do anything their whole life for him. Leute, die herumsitzen und warten, dass Gott ihnen sagt, was sie tun sollen, tun ihr ganzes Leben lang gar nichts für ihn. They're frustrated and sad and sie sind frustriert und traurig. And they never do anything for the Lord. Und sie tun nie irgendetwas für den Herrn. The whole time they're saying, I want to do something for the Lord, but he never told me what to do. Sie sagen die ganze Zeit, ich will etwas für den Herrn tun, aber er hat mir nie gesagt, was ich tun soll. But if they would have been close to him, he would have been telling them the whole time what he wanted them to do. Und wenn sie nah an ihm wären, würde er ihnen schon die ganze Zeit sagen, was sie tun sollen. Maybe it's just a problem of being close enough not being close enough to be able to hear what he's saying. Yeah. Vielleicht ist es einfach ein Problem, dass du nicht nahe genug bist, um irgendetwas zu hören. And you know, love. Und weißt du, Liebe einfach. Get up in the morning and let Jesus love you and then love everybody around you. You fulfilled your purpose because God is love. Steh morgens auf und lass dich von Jesus lieben und dann liebe jeden um dich herum und du wirst deine Bestimmung erfüllen, denn Gott ist Liebe. Basically, our biggest purpose is just to show other people the love that he keeps showing us. Sure. Yeah. Im Grunde ist unsere größte Erfahrung einfach, anderen Menschen die Liebe zu zeigen, die er uns ständig zeigt. Natürlich. You know, if we would only understand that God is love, and our purpose is to be an expression of love. Wenn wir nur verstehen würden, dass Gott Liebe ist und unsere Bestimmung ist, ein Ausdruck der Liebe zu sein. With him and with everybody around us. Mit ihm und mit jedem um uns herum. Then we would be in peace. Dann hätten wir Frieden. There are a couple of people who have asked just a couple of questions about what does the Bible teach about second marriage? Es gibt ein paar Menschen, die diese Frage gestellt haben, was die Bibel über eine zweite Ehe lehrt. Do what you have peace in your heart to do. Tu das, wozu du Frieden in deinem Herzen hast. I don't believe the Bible is clear. Ich glaube nicht, dass die Bibel hier klar ist. So, I'm sorry, you've got to figure that out. Tut mir leid, du musst das selbst herausfinden. Wenn du intim und nah mit Jesus bist, wirst du das auch herausfinden. Well, let me tell you something. Aber lass mich dir etwas sagen. If you want to get married so that you will be happy, satisfied and fulfilled, don't get married. Wenn du heiraten willst, damit du glücklich, zufrieden und erfüllt sein willst, dann heirate nicht. If you're not happy, satisfied and fulfilled with Jesus alone, marriage isn't going to resolve your problem. Wenn du nicht glücklich, zufrieden und erfüllt mit Jesus alleine bist, wird eine Ehe dein Problem nicht lösen. Once you're happy, satisfied with Jesus, then everything works out anyhow. Aber wenn du glücklich, zufrieden und erfüllt mit Jesus bist, dann wird sich alles so oder so klären. Not for me, but it just seems like the most logical question next. Oh, okay. Das scheint die nächste logische Frage zu sein. Wie kann man zu einer intimen Beziehung mit Jesus zurückkehren? How do you return to an intimate relationship with Jesus? Well, how do you, sweetheart? You chose the question. Wie machst du das, Liebling? Du hast die Frage ausgewählt. Well, I would start by just spending time reading the word. Also ich würde damit anfangen, Zeit damit zu verbringen, das Wort zu lesen. And meditating on me and Jesus together. Und über mich und Jesus zusammen zu meditieren. And out of that will come the intimacy, the more you do it, not one time. Und dann wird die Intimität kommen, je mehr du es machst, also nicht nur einmal. Yeah, it takes time, you need time. Es erfordert Zeit, du brauchst Zeit. The more time you invest, the closer you will get. Und je mehr Zeit du investierst, desto näher kommst du. That's my short answer. Das ist meine kurze Antwort. Und jetzt fragt sie, ob ich eine lange Antwort habe. Ich, ja. Look. Schau. The Bible talks something very interesting about Jesus in the Gospel of John. Die Bibel sagt etwas sehr Interessantes über Jesus im Johannesevangelium. And it actually says that God said that he is his beloved son in whom he is well pleased. Dort steht, dass Gott sagt, er ist sein geliebter Sohn, an dem er Freude hat. So God said that about Jesus. Gott sagte das über Jesus. So God and Jesus had a very intimate relationship. Gott und Jesus hatten also eine sehr intime Beziehung. But if you study this in the context of all four Gospels, aber wenn du das im Kontext von allen vier Evangelien studierst, John says something really interesting. Sagt Johannes etwas sehr Interessantes. That Jesus says that the reason why he has this relationship with God. Because he always does what pleases the Father. Dass Jesus sagt, er hat diese Beziehung mit Gott, weil er immer das tut, was den Vater erfreut. I do not believe. Ich glaube nicht. That anybody can have intimacy with Jesus until you make a heart pursuit to please Jesus. Dass irgendjemand Intimität mit Jesus haben kann, wenn er nicht sein Herz darauf ausrichtet, Jesus zu erfreuen. So look at this. Also schaut dir das an. You can meditate all day long on your bed how much Jesus loves you. Du kannst den ganzen Tag lang auf deinem Bett darüber meditieren, wie sehr Jesus dich liebt. And then go out and do whatever pleases you and not what pleases him. Und dann gehst du raus und tust das, was dir gefällt und nicht das, was ihm gefällt. Are you gonna have intimacy? Wirst du Intimität haben? I can sit on my bed the whole day dreaming of me having this beautiful relationship with Debbie, but then do what displeases her. You think people have intimacy? Ich kann den ganzen Tag auf meinem Bett sitzen und von dieser wunderschönen Beziehung mit Debbie träumen und dann tue ich nicht, was ihr gefällt. Denkst du, dass ich dann Intimität habe? No. Nein. So yes, I believe in meditating on what the Bible says. Also ja, ich glaube an Meditation über das, was die Bibel sagt. Experiencing Jesus' love in my heart through meditation. Yes, yes, yes. Damit ich erlebe, wie Jesus mein Herz liebt durch Meditation. Ja, ja, ja. But it's an important step to say, Jesus, I live to please you. Aber es ist ein wichtiger Schritt zu sagen, Jesus, ich lebe, um dich zu erfreuen. I don't live to please men. Ich lebe nicht, um Menschen zu gefallen. I don't live to please myself. Ich lebe nicht, um mich selbst zu erfreuen. Look what Jesus said to his disciples. Schau, was Jesus zu seinen Jüngern sagte. If you really love me, keep my commandments. Wenn ihr mich wirklich liebt, dann haltet meine Gebote. And his commandments is to love. Und sein Gebot ist zu lieben. So if you don't live to please Jesus always, how are you going to have intimacy with Jesus? You won't. Wenn du also nicht lebst, um Jesus immer zu erfreuen, wie willst du dann Intimität mit Jesus haben? Das wirst du nicht. You'll fail. Du wirst versagen. But when you fail, you say, Jesus, I'm so sorry, I did something that displeased you. Aber wenn du versagst, dann sagst du, oh Jesus, es tut mir so leid, ich habe etwas getan, das dir nicht gefällt. And his love and his blood cleanses you instantly, you return back to intimacy. Und seine Liebe und sein Blut reinigen dich umgehend und du kehrst zur Intimität zurück. That's the whole answer. Das ist die ganze Antwort. You agree with the answer? Stimmst du mir zu? Natürlich. She doesn't have to agree with me. Sie muss nicht mit mir übereinstimmen, aber ich tue es. Nobody has to agree with me. Niemand muss mir zustimmen. Is praying in tongues according to the new covenant? Do you pray in tongues at all? Gehört das Sprachengebet zum neuen Bund? Betest du überhaupt in Zungen? Well, first of all, of course it's part of the new covenant. It's written in 1 Corinthians and that's part of the new covenant. Zuerst einmal, selbstverständlich ist es Teil des neuen Bundes. Es steht in 1. Korinther und das ist Teil des neuen Bundes. And yes, I do pray in tongues. Und ja, ich bete in Zungen. I think every Christian is supposed to pray in tongues. Ich denke, jeder Christ sollte in Zungen beten. Because it edifies you, the Bible says. Denn es baut dich auf, sagt die Bibel. And the Greek word means it builds a bigger space for God. Und das griechische Wort bedeutet, es baut einen größeren Raum für Gott auf. Wie kann ich einen Durchbruch haben, um die ersten 72 Stunden des Fastens zu überstehen? Ich habe es immer wieder versucht und irgendwas funktioniert nicht. How can I break through to the first 72 hours of fasting? I've tried and tried and tried and something is missing. 72 hours, that would be 3 days. 72 Stunden, das wären 3 Tage. Well, the simple answer is when the food comes, close your mouth. Tja, die einfache Antwort ist, wenn das Essen kommt, schließ deinen Mund. But I'll give you a little better answer. Aber ich gebe dir eine etwas bessere Antwort. Fasting without spending real time with Jesus in your heart is not fasting. Fasten ohne echte Zeit mit Jesus in deinem Herzen zu verbringen, ist kein Fasten. It simply is that you don't eat. Es bedeutet einfach, dass du nicht isst. If you study what everything the New Testament talks about fasting, wenn du alles studierst, was das Neue Testament über Fasten sagt, except from one time, it is never mentioned without connecting to prayer. Dann wird es abgesehen von einer Stelle nie ohne Gebet erwähnt. So if you try to not eat for 72 hours, but don't spend close time with Jesus, you're not even fasting. Wenn du also versuchst, 72 Stunden lang nichts zu essen, aber keine enge Zeit mit Jesus verbringst, dann fastest du eigentlich gar nicht. So, you need to focus on time with Jesus much more than not eating. Du musst deinen Fokus also viel mehr darauf richten, Zeit mit Jesus zu verbringen, als darauf nicht zu essen. The second thing I would like to tell you. Das zweite, was ich dir sagen möchte, ist, why do you want to fast? Warum willst du fasten? You see, if your reason is not right, unless you're a very strong, self-disciplined person, you're not gonna fast for 3 days. Schau, wenn deine Gründe nicht stimmen und du keine sehr starke, selbstdisziplinierte Person bist, dann wirst du keine 3 Tage lang fasten. There must be no ulterior motive. Es darf kein anderes Motiv geben. Like, I wanna lose some weight. Wie zum Beispiel, ich will Gewicht verlieren. I wanna fast because everybody's fasting. Ich faste, weil jeder fastet. No. Nein. The only true desire and motive has to be, I want to be close with Jesus. Deine einzige wahre Sehnsucht und Motivation muss sein, ich will nahe bei Jesus sein. I want to experience him more. Ich möchte ihn mehr erleben. I want my heart to be more connected with his heart. Ich möchte, dass mein Herz mehr mit seinem Herz verbunden ist. So once you've got a really desperate desire for Jesus, it's not hard to fast for 3 days. Wenn du erst eine wirklich verzweifelte Sehnsucht nach Jesus hast, dann ist es nicht schwer, 3 Tage zu fasten. But if that's not your real motive, it's very difficult. Aber wenn das nicht dein echtes Motiv ist, dann wird es sehr schwer sein. But there are some things that can help along the way. Sure. Aber es gibt ein paar Dinge, die auf dem Weg helfen. That's why we need you here in our question. Natürlich. Deshalb brauchen wir dich hier in unserem Live. For example, for me to fast 3 days, I have to do it up here first. Zum Beispiel, wenn ich 3 Tage faste, dann muss ich es zuerst hier oben im Kopf tun. Okay, I mean, because if I don't mentally prepare myself and I just wake up and go, oh, today I'm fasting, it's almost impossible. Denn wenn ich mich nicht mental vorbereite und einfach aufwache und sage, oh, heute faste ich, dann ist es fast nicht möglich. So like a few days before, I'm like, oh yeah, in 2 days I'm fasting, or the next day, tomorrow I'm fasting. Okay, don't forget, tomorrow you fast. Also ein paar Tage vorher sage ich, ach ja, in 2 Tagen faste ich. Und am nächsten Tag, morgen faste ich. Vergiss nicht, morgen faste ich. Yeah, I prepare myself mentally. Ich bereite mich mental darauf vor. And then like, if you're on your second day and you smell food or you're so hungry and you start concentrating on the food. Und dann, wenn du an deinem 2. Tag bist und Essen riechst und du so hungrig bist und anfängst, dich auf das Essen zu konzentrieren, you will fail again. Wirst du wieder versagen. So you have to take control of your mind as well. Was as your body. Das heißt, du musst auch Kontrolle über dein Denken übernehmen, nicht nur über deinen Körper. Because fasting is not just physical, it's mental, it's spiritual, it's everything combined. Denn Fasten ist nicht nur körperlich, es ist mental, es ist geistlich, es kombiniert alles. So if you're spending time with the Lord and you're not concentrating the whole time on what am I going to eat the first meal after my fast. Wenn du Zeit mit dem Herrn verbringst und dich die ganze Zeit darauf konzentrierst, oh, morgen werde ich die erste Mahlzeit nach meinem Fasten essen. You'll either make it too difficult for yourself or you will fail. Machst du es zu schwierig für dich oder du wirst versagen. So you have to really spend time concentrating on Jesus. Du musst also wirklich Zeit verbringen, in der du dich auf Jesus konzentrierst. And actually force your mind not to think about food. Und tatsächlich dein Denken zwingst, nicht über Essen nachzudenken. I say, like, Jesus, I'm doing this for you. I don't care. I'm not going to think about food. Du sagst, Jesus, ich tue das für dich, es ist mir egal, ich werde nicht über Essen nachdenken. And then you will make it. Und dann schaffst du es. And also look. Natürlich, und außerdem, schau. Here is a simple truth that's very important to understand when you want to fast. Hier ist eine einfache Wahrheit, die du unbedingt verstehen musst, wenn du fasten möchtest. We have so many wrong heart beliefs. Wir haben so viele falsche Herzensüberzeugungen. You know, we say, I'm hungry, when we're not really hungry, we just want food. Wir sagen, ich habe Hunger, wenn wir gar nicht wirklich hungrig sind. Wir wollen einfach essen. Hunger starts after anything between 30 and 50 days of no food, water only. Hunger beginnt irgendwann zwischen 30 bis 50 Tage ohne Essen und nur mit Wasser. How have we lived our lives? Wie haben wir unser Leben gelebt? We constantly respond to external impulses. Wir reagieren ständig auf äußerliche Impulse. We see something, we want to have it. Wir sehen etwas und wollen es haben. Now. Jetzt. We feel a little thing in the stomach, are hungry, we go and eat. Wir fühlen irgendetwas Kleines in unserem Magen, wir sind hungrig, wir gehen und essen. So I think in general we need to establish a life of discipline. Ich denke, dass wir grundsätzlich ein Leben der Disziplin etablieren sollten. Then fasting will also be easier. Dann wird Fasten ebenfalls leichter sein. Also, außerdem, if you live a life where you eat a lot of sugar all the time, fasting is very hard. Wenn du ein Leben führst, in dem du ständig viel Zucker isst, ist Fasten sehr schwer. You know why? Weißt du warum? Because you have been addicted to sugar, and now the moment you fast, you're actually going through withdrawal of your addiction. Weil du abhängig von Zucker bist und in dem Moment, in dem du fastest, erlebst du Entzugserscheinungen von deiner Abhängigkeit. So my advice to you is don't focus on how can you break through 72 hours of fasting, but how can you establish a life of discipline that glorifies and pleases God? Deshalb ist mein Rat für dich, fokussiere dich nicht darauf, wie du zu einem 72-stündigen Fasten durchbrechen kannst, sondern überlege, wie du ein Leben der Disziplin etablieren kannst, das Gott verherrlicht und erfreut. And nossa, você é tradução hoje é top, menina. Vixe Maria Santa. Mãe de Jesus. And also, don't forget. Und vergiss auch nicht. If you're literally having a weak moment, you think you're not going to make it. Wenn du tatsächlich einen schwachen Moment hast, in dem du denkst, dass du es nicht schaffst. Jesus said he left us the Holy Spirit as a helper. Jesus sagte, dass er uns den Heiligen Geist als Helfer hinterlassen hat. So I just cried, Holy Spirit, help me in my weakness. Ich habe schon geschrien, Heiliger Geist, hilf mir in meiner Schwäche. And believe that he will help you. Und glaube, dass er dir helfen wird. Was kann ich tun, damit mein Kind zurückkehrt und den Herrn liebt? What can I do that my child returns to love the Lord? Nothing. Nichts. I mean, what do you want to do? Was willst du denn tun? Forced love is not love. Erzwungene Liebe ist keine Liebe. God doesn't want your child to love him if she does it because you did something for her to do it. Gott möchte nicht, dass dein Kind ihn liebt, wenn sie ihn nur liebt, weil du etwas getan hast, damit sie das tut. If God would want that, he would already do it. Wenn Gott das wollen würde, hätte er es bereits getan. God wants people to love him freely from his heart, from their heart. Gott möchte, dass Menschen ihn freiwillig lieben aus ihrem Herzen. Very hard for mothers to understand. Das ist schwer für Mütter zu verstehen. But the truth is, do you think God is happy when your child walked away from him? Aber die Wahrheit ist, denkst du, dass Gott glücklich ist, wenn dein Kind von ihm weggeht? Natürlich nicht. God allows her to make the choice. Gott erlaubt ihr, die Entscheidungen zu treffen. So you should not ask yourself the question, what can I do that my daughter goes back to loving the Lord? That's a wrong question. Deshalb solltest du dir nicht die Frage stellen, was kann ich tun, dass meine Tochter den Herrn wieder liebt? Das ist die falsche Frage. This is the question you need to ask. Dies ist die Frage, die du stellen solltest. What can I do to be a true expression of the love of the Lord to my daughter? Was kann ich tun, um ein wahrer Ausdruck der Liebe des Herrn für meine Tochter zu sein? That's the question. Das ist die Frage. And then trust that the Holy Spirit works on her heart. Und dann vertraue, dass der Heilige Geist an ihrem Herzen arbeitet. Let her go. Never try to manipulate her to do what you want her to do. Lass sie los. Versuch nie, sie zu manipulieren, damit sie tut, was du willst. Be an expression of God's perfect love. Sei ein Ausdruck von Gottes perfekter Liebe. I mean, what you could do. Was du tun könntest, ist. You can say, Lord, do you have a promise for me that I can hold on to? Du kannst fragen, Herr, hast du eine Verheißung für mich, an der ich mich festhalten kann? And if he gives you a promise, now you can hold on to the promise, declare the promise, believe the promise. Und wenn er dir eine Verheißung gibt, dann kannst du dich nun daran festhalten, die Verheißung proklamieren, die Verheißung glauben. You can do that. Das kannst du tun. You can't do anything so that now she will go back to love the Lord, because it has to be her heart's choice. Aber du kannst nichts tun, damit sie zurückkehrt und den Herrn liebt, denn es muss ihre Herzensentscheidung sein. What do you think, baby? That's what I was gonna say. Was denkst du, Baby? Das würde ich auch antworten. Ich habe die Sehnsucht, mich mit meinen christlichen Brüdern zu treffen, aber ich habe keine Sehnsucht, in die Gemeinde zu gehen. Was soll ich tun? I have a desire to meet together with my Christian brothers, but I don't have a desire to go to church. What do I do? Well, you can't go to church anyhow. Tja, du kannst sowieso nicht in die Gemeinde gehen. Because a building is not a church. Denn ein Gebäude ist keine Gemeinde. A church is people. Eine Gemeinde sind Menschen. So, I know, I understand your heart. You want to meet together with Christian people. Ich verstehe dein Herz. Du möchtest dich mit Christen treffen. Well, it's going to be very hard for you to experience what you want to experience. Ja, es wird sehr schwer für dich, das zu erleben, was du erleben willst. Unless you change what you believe about church. Wenn du nicht änderst, was du über Gemeinde glaubst. That's the first thing. Das ist das Erste. Church is it. People walking together, focused on Jesus and loving one another. Gemeinde sind Menschen, die zusammen unterwegs sind und einander lieben. So, is it good for brothers and sisters to meet together? It's very good. Ist es gut, wenn sich Brüder und Schwestern treffen? Es ist sehr gut. So invite them to your house. Also lade sie in dein Haus ein. Well, I'm not a pastor. Aber ich bin kein Pastor. Good. Gut. I'm not a leader. Ich bin kein Leiter. Good. Gut. Just open your home. Öffne einfach dein Haus. Say, hey, can we meet together? I miss fellowship. Sage, hey, können wir uns treffen? Ich vermisse Gemeinschaft. Then play some music from YouTube that you all like. Dann spiele irgendeine Musik von YouTube, die ihr alle mögt. That glorifies Jesus. Die Jesus verherrlicht. Spend time focusing on Jesus. Verbringt Zeit, in der ihr euch auf Jesus fokussiert. And then just open the Bible. Und dann öffnet einfach die Bibel. go through one of the Gospels. Geht durch eines der Evangelien. Read a passage and say, hey, why don't you all share what speaks to us through this? Lest einen Abschnitt und dann sag, hey, warum sagt nicht jeder, was Gott hier zu uns spricht? Well, then the Holy Spirit speak through everybody. Und dann spricht der Heilige Geist durch alle. And more than anything, have true Christian fellowship with one another. Und mehr als alles andere, habt wahre christliche Gemeinschaft miteinander. You know, we had a young lady here at our house. Wir hatten eine junge Dame in unserem Haus. She's 22. Sie ist 22. And she studies law. Und studiert Jura. She's the best friend. She's the daughter of my very best friend. Sie ist die Tochter meines allerbesten Freundes. She wanted to spend a month with us. So she yeah. Und sie wollte einen Monat mit uns verbringen. They have left the institution church. Sie haben die Institution Gemeinde oder Kirche verlassen. And they meet in houses. Und sie treffen sich in Häusern. Do you know, she sent me a message about a week after she left here. Weißt du, sie schickte mir eine Nachricht eine Woche, nachdem sie wieder weg war. Do you know what she said? Weißt du, was sie sagte? She said, I miss being with you because you guys live church. Sie sagte, ich vermisse, bei euch zu sein, denn ihr lebt Gemeinde. She said, I miss living church. Sie sagte, ich vermisse es, Gemeinde zu leben. We've put so much focus on meeting, but not focus on living. Wir haben unseren Fokus so viel auf Versammlungen, Treffen gelegt, aber nicht auf Leben. So we meet with our brothers and sisters, then we close the door and go home and live our own little lives. Wir treffen uns mit unseren Brüdern und Schwestern und dann schließen wir die Tür, gehen wieder nach Hause und leben unser eigenes kleines Leben. That's not really church. Das ist keine echte Gemeinde. So live with church. Also lebt Gemeinde. And if you miss fellowship, invite people to your house and have good fellowship with brothers and sisters. Und wenn du Gemeinschaft vermisst, dann lade Menschen in dein Haus ein und habe Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Start with your family. Oder fang mit deiner Familie an. Thank you, people. Some people are supporting us with badges. Thank you for your kindness. Danke, Leute. Einige Leute unterstützen uns mit Badges. Danke für eure Freundlichkeit. Look, there's an interesting question. Schau, das ist eine interessante Frage. Erkläre, was der Feigenbaum bedeutet, der verdorrte, als Jesus sagte, keiner wird mehr von seiner Frucht essen. Explain about the fig tree that dried up when Jesus said, nobody should eat more from the fruit. I really don't know what there is to explain. Ich weiß wirklich nicht, was es da zu erklären gibt. And Jesus cursed the fig tree and then it died. Jesus verfluchte den Feigenbaum und er starb. Jesus didn't say why he did it. Jesus sagte nicht, warum er es getan hat. Jesus didn't explain what he did. Jesus erklärte nicht, was er tat. He just did it. Er tat es einfach. So, I know there are a lot of pastors who explain this perfect. Also, ich weiß, viele Pastoren werden das perfekt erklären. This is this, this means that. But Jesus didn't say that, so for me there's nothing to explain. Dies ist das und dies meint jenes, aber Jesus sagt es nicht und für mich gibt es da auch nichts zu erklären. This is a really good question. Das ist eine wirklich gute Frage. Was passiert mit dem Geist eines Kindes, das geboren wurde und dann als Säugling starb? What happens to the spirit of a child that that is born and then it dies in its infancy? You know, as far as I understand the Bible, so wie ich die Bibel verstehe, it's a child, the moment it dies, it doesn't die. Stirbt ein Kind bei dem Moment seines Todes eigentlich nicht? Only the actual body stops to exist. Nur der eigentliche Körper hört auf zu leben. But the child just continues to live in heaven. Aber das Kind lebt einfach weiter im Himmel. Christian or non-Christian is all the same. Christ oder nicht Christ ist dasselbe. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Because I believe when Jesus said in Mark chapter 16. Weil ich glaube, als Jesus in Markus 16 sagte, he said, he who believes I shall be saved. Wer glaubt, der wird gerettet werden. And he who does not believe, yet shall not be saved, shall be lost. Wer aber nicht glaubt, wird nicht gerettet werden, sondern verloren sein. A little child does not have the opportunity not to believe. Ein kleines Kind hat nicht die Möglichkeit, nicht zu glauben. It doesn't have the capability to reject Jesus. Es hat gar nicht die Kapazität, Jesus abzulehnen. It doesn't have the understanding. Es hat nicht das Verständnis dafür. So therefore I believe the child is saved. Deshalb glaube ich, das Kind ist gerettet. And will live in heaven forever. Und wird für immer im Himmel leben. Also there are many stories of people who've died and gone to heaven and come back. Außerdem gibt es viele Geschichten von Menschen, die gestorben und in den Himmel gegangen und dann wiedergekommen sind. And they have seen these little children who've died like as babies or miscarried babies and things like that. Und sie haben diese kleinen Kinder gesehen, die als Babys gestorben sind oder Fehlgeburten waren und solche Dinge. And there are many of these children there, babies, who are nameless. Und es gibt viele von diesen Kindern, die Babys sind, die namenslos sind. Because the parents thought, oh, well, it was never born or it died too young, so we didn't give it a name. Denn die Eltern dachten, oh, es ist zu früh gestorben oder es wurde gar nicht geboren, also können wir ihm keinen Namen geben. So, even in the case of abortions, selbst im Fall einer Abtreibung, the spirit of the baby was still there. War der Geist des Babys trotzdem da. So it was a person. Es war also eine Person. So, it still needs a name. Es braucht also trotzdem einen Namen. Es continua precisando de nome. So if that applies to you, wenn das also auf dich zutrifft, ist es immer noch nicht zu spät. Du kannst deinem Baby immer noch einen Namen geben. I'm gonna, this last question we do, and I'm doing it because I feel compassion for this person, and I believe it helps many other people. Ich werde noch eine letzte Frage beantworten. Ich mache es, weil ich Mitgefühl mit dieser Person empfinde und ich denke, dass es vielen anderen Menschen helfen wird. Ich kam nach Sao Paulo aus einem Grund und ich fühle mich ganz und gar verloren. Ich weiß, dass es von Gott ist, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. I came to Sao Paulo for a purpose and I feel completely, deeply lost. I know it's of God, but I don't know where I shall start. Da continuando. Sie sagte, etwas stimmt nicht, denn ich habe nicht einmal das Geld, um Essen für meine Kinder zu kaufen. Ich lebe nur von der Gunst meiner Hausleute. She said, something is wrong, because I don't even have the money to buy food for my children. And I'm just living like off the favor of the house. Wo fange ich an? Ich habe 3 Kinder. Where do I start, you know, and I have 3 children. Look. Schau. I do not believe it's of God. Ich glaube nicht, dass es von Gott ist. Your situation, I've heard hundreds of times and thousands of times and talked to thousands of people with your story. Deine Situation habe ich hunderte Male gehört, tausende Male und ich habe mit tausenden Menschen gesprochen mit deiner Geschichte. And every time said, it's God. Und jeder sagte, es ist Gott. It's not God. Nein, es ist nicht Gott. Never in my 55 years of walking with Jesus. Niemals in meinen 55 Jahren, in denen ich mit Jesus gehe. Have I taken the steps that were truly me told by God and things have gone wrong? Never. Habe ich die Schritte getan, die Gott mir wirklich gesagt hat und die Dinge liefen schief? Niemals. Never. Nie. If this would be God, I don't want to serve that God. Wenn das Gott wäre, würde ich diesem Gott nicht dienen wollen. If God tells you, hey, move to Sao Paulo, there is a purpose for you, and then he lets you starve, he lets your 3 children starve, and everything is in a mess. What kind of a God is that? Wenn Gott dir sagen würde, hey, zieh nach Sao Paulo, dort ist eine Bestimmung für dich, und dann lässt er dich verhungern und er lässt deine 3 Kinder verhungern und alles ist ein Chaos. Was für ein Gott ist das? I tell you my honest opinion. Ich sage dir meine ehrliche Meinung. You've been led astray by your own heart. Du wurdest falsch geführt durch dein eigenes Herz. You wanted what other people experience. Du wolltest das, was andere Menschen erleben. Maybe you're dissatisfied with your present situation. Vielleicht warst du unzufrieden mit deiner gegenwärtigen Situation. You probably listened to man telling you, this is great, this is success, this is victory. Du hast wahrscheinlich auf Menschen gehört, die dir sagten, das ist großartig, das ist Erfolg, das ist Sieg. Whenever we follow man, this will happen. Wann immer wir Menschen folgen, wird das passieren. So I cannot believe it has anything to do with God. Deshalb kann ich nicht glauben, dass es irgendetwas mit Gott zu tun hat. But where do we go from there? Aber was machen wir nun an diesem Punkt? Pack your bag and go back where you made the wrong decision, which was to come to Sao Paulo. Pack deine Sachen und geh zurück an den Ort, an dem du die falsche Entscheidung getroffen hast, weil du dachtest, du sollst nach Sao Paulo kommen. Humble yourself and say, I have made a wrong decision. Demütige dich und sage, ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen. God is gracious, God is good, he will help you walk through victory. Gott ist gnädig, Gott ist gut, er wird dir zum Sieg verhelfen. How many people have told me this is from God and I already said, oh my God, it's gonna go so wrong. Wie viele Menschen sagten zu mir, das ist von Gott und ich sagte bereits, oh mein Gott, das wird so schief gehen. And it was always wrong. Und es war immer falsch. Don't allow your heart to lead you away and then think it was God. Erlaube deinem Herzen nicht, dich ins Abseits zu führen und denke dann, es war Gott. You know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? If it's of God, I don't have to force anything. Wenn es von Gott ist, muss ich nichts erzwingen. I don't have to push doors to open. Ich muss keine Türen einrennen, damit sie sich öffnen. I don't have to fight for provision. Ich muss nicht um Versorgung kämpfen. Jesus said, come and learn from me. Jesus sagte, kommt und lernt von mir. My yoke is easy. Mein Joch ist sanft. My burden is light. Meine Last ist leicht. I've come to give you life. Ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Kingdom of God is peace, joy and righteousness. Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Not stress, lack of provision and confusion. Nicht Stress, Mangel an Versorgung und Verwirrung. So there are many people all over the world who experience what you experience right now. Es gibt also viele Menschen auf der ganzen Welt, die das erleben, was du gerade erlebst. Go back where you made the wrong decision and say, Jesus, I'm so sorry, I'm not going to do that again. Geh zurück an den Punkt, an dem du die falsche Entscheidung getroffen hast und sage, Jesus, es tut mir so leid, ich mache das nicht nochmal. And for heaven's sake, stop following men. I don't care who that man is. Um Himmels Willen, hör auf, Menschen zu folgen, egal welcher Mensch das ist. If you follow me, stop it today. Wenn du mir folgst, hör noch heute damit auf. You were created for Jesus, not for me, for coaches, for clever people. Du wurdest geschaffen für Jesus, nicht für mich, für Coaches, für schlaue Menschen. Everything you need for a great victorious life you find in Jesus and in no other person. Alles, was du für ein großartiges, siegreiches Leben brauchst, findest du in Jesus und in keiner anderen Person. Final word, my darling. Noch ein abschließendes Wort, Darling. Mir fällt keines ein. Gracie, final word? Gracie, ein abschließendes Wort? Nein. Nobody has a final word, then I will have a final word. Keiner hat ein abschließendes Wort, dann habe ich ein letztes Wort. We love you, have a great day. Wir lieben euch, habt einen großartigen Tag. Gutes letztes Wort. Tschüss.